und der Nebel auf den Wiesen steigt, wenn kein Vogel mehr sein Liedchen singt und die Welt vor Ehrfurcht schweigt. Dann erwacht im Boden tief im Sand, was vor 2000 Jahren dort geschah. Wünsche Geister aus dem fernen Land, sie sind plötzlich wieder nah. Hörst du den Schritt? Hörst du den Schritt? Hörst, wer kann dort ein Lichtlein hier? Sie locken dich, sie folgen dir. Oh, oh. Verzaubert von dem Irrlicht, sanft verschwebte her die weiße Frau, umhüllt von stillem Tränenglanz, einst nahm der Krieg ihr alles Glück, ihr Kind, ihr Herz, ihr Eigenleben, sie blieb als Mahnmal hier zurück, um Schutz den kleinsten Lohn zu geben, was hier ist nun eins verloren, hält sie im Tod nun wachsam fest, zieht sie für das Kind, dass sie die Not vergessen lässt. Tief unter Neues im alten Schacht liegt Gold und Zier und schwer und rein. Doch wer nach Schätzen gierig trachtet, wird beraubt bald seines Lebens sein. Die Erde bebt, die Mauer bricht, wenn Habgier in den Herzen brennt. Du siehst ihr Schatten Angesicht, das keinen Gnadenmoment kennt. Nur wer mit reinem Herzen schaut, wer keinen Reichtum will und klaut, darf einmal sehen, was dort ruht. An alter Wünsch, ihr Krieger gut, doch rühr es nicht an. Nein, rühr es nicht an. Oh, oh, oh, ah, die Geisterlegion, Wächter aus Stein und aus Eisen. Sie finden den Hütet euch vor!